Ich würde, aufgetaucht aus dem langwierigen Versuch, die Jahre des Exils zu beschreiben, mit den Kenntnissen aller folgender Irrtümer und Zerwürfnisse in eine ähnliche Ermüdung geraten, wie sie mich einst befiel, als sich die Wege für uns alle trennten. Immer aufs Neue würde mir plötzlich die Gegenwart das Unwiderrufliche des Vergangenen vorhalten, mich vor die Frage stellen, ob das Durchlebte vom Nachvollzogenen abgedeckt werden könne, ob der von späteren Erkenntnissen geprägte Rückblick den ursprünglichen Situationen überhaupt noch entspreche. Ich würde das, was ich eben noch erdacht hatte, fadenscheinig vom kommenden Missgeschick überschattet sehen. Und statt der Offenheit, die uns im Mai 45 noch eigen war, würde es Engstirnigkeit und Versperrtheit geben. Der Sinn meines langen Wartens aber würde ja sein, von den künftigen Einsichten her das Frühere zu klären. Und vielleicht wäre es dann nicht einmal so wichtig, das damalige Ich zu verstehen, sondern dem, der sich besinnt, näher zu sein, denn dies ist ja das Wesen der Zeit, dass wir uns fortwährend entwerfen, aus den Augen verlieren, auf neue Art wiederfinden. Ein Prozess, in dem uns die Untersuchung aller Einzelheiten auferlegt ist, und das Schreiben wäre die Tätigkeit, mit der ich dieser Aufgabe nachkommen könnte und mit der ich mich von den Praktikern unterschiede. Zwischen Reflexion und Aktion mussten die Tage abgelaufen sein, wie sie Jahrzehnte danach ablaufen würden, und ebenso wie bei einem seinem Ende entgegengehenden Werk die äußeren Ansprüche immer deutlicher werden und das Vorhaben schon fast losgelöst erscheinen lassen, war auch die Zeit im Mai 45 durchdrungen von vielfältigen Eindrücken. Das Exil war zu Ende, und jetzt war es, als habe es uns doch einen Halt gegeben, und als ginge uns der Boden erst verloren, als es darauf ankam, irgendwo Fuß zu fassen. Noch wollten wir festhalten an unseren Hoffnungen, denn ohne sie hätten wir nicht weitergehen können. Und ich würde sehen, wie wir danach immer wieder zu diesen Hoffnungen griffen, sie nie wahnwitzig nannten, obgleich alle Zeichen stets gegen sie sprachen, so wie die Hoffnung jedes Mal stärker war als das Scheitern, denn nichts anderes war diese Hoffnung ja als die Lebenskraft selbst. Manchmal war es, als zermürbe die Politik unser Denken, unsere Ausdrucksfähigkeit, als müssten wir uns, wollten wir uns mit der Politik befassen, uns ihren Verstrickungen ausliefern. Wenn die Militärflüchtlinge ihre Resolutionen schrieben, verkrampften sich ihnen die Worte, wie auch ich es empfand, wenn ich wöchentlich die Spalte im Blatt der Metallgewerkschaft, die mir zur Verfügung stand, mit längst durchgekautem ausfüllte. Doch weil wir uns nun einmal für Auseinandersetzungen zur Verfügung gestellt hatten und auch nicht davon loskommen konnten, weil unsere Existenz davon abhing, wirkten wir weiter an den Erklärungen, die wir als unsere eigenen ansahen, in Wirklichkeit aber die der anderen waren. Selbst wenn wir meinten, mit freiem Kopf auf selbstständige Weise zu den Ansichten gekommen zu sein, stießen wir gleich wieder auf die Leitsätze. Alles lag uns vor, fertig formuliert. Rodin hatte mir gesagt, ich müsse versuchen, diese ganzen politischen Verwicklungen abzustreifen, um herauszufinden, was Wert für mich besitze. Auch den ehemaligen Soldaten riet er, an sich selber zu denken, sich selbst, wie es von jetzt an immer häufiger hieß, zu verwirklichen. Doch wenn wir uns auch verliefen im Gewirr der politischen Perspektiven, so wäre uns das Abstandnehmen von den Kräften, die draußen aufeinanderprallten, als eine noch größere Verehrung erschienen. Wir hatten uns zurechtzufinden, eine Grundlage für die eigene Arbeit zu finden. Wir mussten durch die Politik hindurch, dieses Störende, das den Stil trübte, ließ sich ebenso wenig umgehen wie die Welt der Großindustrie, die meinem Vater bei seinem stillen Handwerk ihre jähen Schläge versetzte. Ich war besser vorbereitet für den Umbruch als die anderen meiner Generation, die vom Faschismus eingefangen worden und verspätet zur Besinnung gekommen waren. Es stimmte alles. Meine proletarische Herkunft, meine politischen Folgerungen und Handlungen hatten mich in die revolutionäre Partei geführt. Und doch war es jetzt, als habe ich mit dem Eintritt in die Partei erst die Richtung angedeutet, die ich einschlagen wollte. Diese Richtung, die Richtung derer, die sich befreien wollten, war seit langem angelegt gewesen. wie wir zu dem Ziel der Befreiungsbewegungen in einer verwandelten Welt gelangen sollten, das wussten wir noch nicht. Das Ausbleiben einer sozialistischen Einheit hatte uns in Unsicherheit versetzt. Grundlegende Veränderungen, gänzlich neue Organisationsformen hatten wir vor uns gesehen. Im Mai, als der Damm geborsten war und alles zerrann, verstand ich, wie utopisch, politisch unrealistisch ich gedacht hatte. Die Politiker hingegen, in ihrer Beherrschtheit, ihrer Disziplin, befassten sich mit dem Erreichbaren, dem Möglichen. Für sie wurde jeder Tag, an dem sie noch auf ihre Rückkehr zu warten hatten, zur Unendlichkeit. Noch einmal wurden sie gezwungen, in die Illegalität zu gehen, nach Schleichwegen zu suchen, um in ihr Land zu kommen, das die westlichen Überwacher nun für die Antifaschisten sperrten. Der neue, schwelende Krieg hatte begonnen. Das Gelächter, die Friedensgesänge waren noch nicht verklungen, als Kapitalismus und Sozialismus einander gegenübertraten. Was folgte, würde im Rückblick zusammenschrumpfen, von unseren zersplitterten, von Illusionen und Beängstigungen durchsetzten Tagen, würde nur das Gefühl des stockenden Atems, der Machtlosigkeit übrig bleiben. Alles würde unter andere Vorzeichen geraten. Was eben noch die Bedingung für unsere Arbeit ausgemacht hatte, die Einheit, die Verständigung, die gemeinsame Anstrengung, würde in ihrem Umschlagen zum Gegenteil plötzlich zur Voraussetzung für ein Weiterkommen werden. Durch das Zerbrechen der Front, die Teilung Europas und Deutschlands, würde erst die Möglichkeit entstehen, etwas vom Ansinnen des langen Kampfs zu verwirklichen. Und zugleich auch würde die Spaltung, den einen zum Aufstieg, den anderen zum Niedergang, den Grund zu dem Unheil legen, von dem auf Jahrzehnte hin unser Leben überschattet wäre. Nicht von unten, vom Willen der geprüften Menschen her, sondern von oben, von den Zentralen der mächtigen Sieger, würde die Entwicklung bestimmt werden. Wir würden sehen, wie der Sozialismus erbaut würde, dort, wo es keine Bereitschaft dafür gab, wo finstere politische Rückständigkeit herrschte, während in den Ländern, in denen die kommunistischen Parteien erstarkt waren und die Bevölkerung auf Seiten der antifaschistischen Kräfte stand, der Boden für den Einzug der Streber und Spekulanten bereitet wurde. Die verhassten Begriffe eines Westens und eines Ostens würden uns aufgezwungen werden. Wir würden lernen müssen, uns nach ihnen zu richten, mit ihnen zu leben. Mehr denn je würden wir einzustehen haben für die Seite unserer Wahl, und schwerer denn je würde uns, in der Bedrängnis der Teilung, die Reinerhaltung unserer Überzeugung fallen. Mit dem Anbruch der neuen Epoche würden unsere ethischen und moralischen Richtlinien ständigen Prüfungen ausgesetzt werden, indem wir als Einzelne in Widerspruch gerieten zu den Auswüchsen der Machtvollkommenheit, die unsere Welt prägten. Was wir überwunden glaubten, würde uns noch einmal entsetzen. Die Entmündigung, deren Exzesse über viele von uns hingegangen waren, würde aufs Neue triumphieren und den Geist des Märtyrertums beschwören, der nie mehr hätte in Verbindung gebracht werden dürfen mit unseren politischen Vorstellungen. Die Zerstörungswut aber speicherte sich dort auf, wo sich Amerika unter demokratischem Schein etabliert hatte. Damals, noch im Schwung der Vorwärtsbewegung, waren einige der faschistischen Führer vor Gericht gestellt worden, als sollte gezeigt werden, dass der Frieden ihre Bestrafung galt. Bleich standen sie an der Schranke, ihre Funktionen entkleidet, glichen sie zusammengefegtem Gewürm. Wenn ein Dutzend von ihnen gehängt wurde, so war damit von ihren Mordtaten nichts gesühnt. Unerklärt blieben ihre Grausamkeiten. Zu matt, zu staubig, zu gleichgültig war alles, als dass noch danach gefragt worden wäre, was der Faschismus hinterlassen hatte. Und eine solche Frage wollten die Demokraten im Westen auch gar nicht erst aufkommen lassen. Mit den Faschisten wurde Nachsicht geübt. Sie wurden als Verbündete gebraucht. Ihr Ziel war das gleiche gewesen, das der Westen jetzt verfolgte. Gemeinsam würden sie antreten können zum Kampf gegen den Kommunismus. Das Hinterland war gesäubert worden von denen, die gegen den Faschismus gekämpft hatten. Sie, die den neuen Herren den Weg geebnet hatten, waren verhöhnt, abgeschlachtet worden. Noch würden die Arbeitersoldaten des Westens nicht gegen die sowjetischen Soldaten geschickt werden, die wie sie den Krieg zur Befreiung Europas geführt hatten. Noch würden sie an der neu gezogenen Grenzlinie stehen, wartend auf den Befehl. Vorläufig genügte der gewaltige Knall. Es tat nichts, dass dabei Hunderttausende von Gelben, die schon besiegt waren, im Bruchteil einer Sekunde ausgelöscht wurden. Denn diese Detonation war als Warnung gemeint an den ausgebluteten Giganten im Osten, dass er wisse, mit wem er es zu tun habe, sollte es ihm einfallen, sich über die ihm zugemessenen Einflussgebiete ausstrecken zu wollen. Mit diesem neuen Urknall errichteten die Vereinigten Staaten von Amerika ihr Weltreich. Unendliche Entbehrungen würde es den Sozialismus kosten, den militärischen Vorsprung des Kapitals einzuholen. Obwohl er den Frieden benötigte, um die lange Zeit der Leiden zu überwinden, würde er doch daran gehen müssen, seine Anstrengungen auf die Hervorbringung der gleichen, irrsinnigen Explosionen zu richten. Gegenüber der Herrschaft des Gelds würde die Arbeit ihre Kärglichkeit zeigen. Die gekaufte Presse des Westens würde die Armut des Ostens den Mängeln der sozialistischen Planwirtschaft zuschreiben. Der Sozialismus würde arm bleiben, während die Länder des Gelds hektisch aufblühten. Der künstliche Überfluss, die spekulative Betriebsamkeit würde die ideologischen Mühen verächtlich machen. Die unbegrenzten Möglichkeiten auf den Märkten würden die politische Strenge menschenfeindlich erscheinen lassen. Eine Armee von Agenten würde jeden entstehenden sozialistischen Fortschritt unterminieren. Nirgendwo dürfte der Sozialismus sich erfolgreich zeigen. Der Selbstschutz, den der Sozialismus errichtete, würde ein Vorhang genannt werden, hinter dem er seine Schande verberge. Und schon würden die Träger des Kapitals es bereuen, dass sie bei der Spaltung Europas dem sowjetischen Block zu viel Platz eingeräumt hatten. Sie würden sich fragen, warum sie nicht gleich nach dem Ende des Kriegs zum Feldzug gegen den Kommunismus aufgebrochen waren. Vielleicht hatten sie geglaubt, sich nach dem eben abgeschlossenen Gemetzel einen neuen Krieg noch nicht leisten zu können. Vielleicht auch bestand irgendwo eine Furcht vor dem Unwillen der Völker. Andern Kontinenten Plünderung und Verderben bringend, behielten sie sich für Europa eine demokratische Würde vor, mit der sie alle dafür gewinnen wollten, ihnen freiwillig auf dem Marsch zum endgültigen Sieg zu folgen. Wir würden dieses anfangs verhaltene, dann immer qualvoller werdende Ringen sehen, diese Verschwendung der letzten Kräfte, die noch vorhanden waren, nach dem schrecklichen Kräfteschwund, dem Blutbad, das von der Erde noch nicht aufgesogen worden war und nie aufgesogen werden könnte von dem verbrannten Boden. Was wir zu sehen bekämen, würde die rasende Wiederherstellung der Stahlwerke sein, das Anlaufen der Maschinen, Turbinen und Fließbänder, der Räder in den Fördertürmen der Gruben würden wir hören. Wir würden sie, die vormals dort gesessen hatten, einziehen sehen in die Aufsichtsräte der Industrien und Banken. Mit reiner Weste und vornehm zurückhaltend würden sie lächeln, und wer etwas gegen sie zu sagen wagte, den würden die Ordnungsmächte zum Schweigen bringen. Zu sehen wäre nur das lächelnde Gruppenbild einer verantwortungsvollen Elite. Immer wieder, wenn ich versuchen würde, etwas von der Zeit, die mit dem Mai 45 beendet wurde, zu schildern, würden sich mir die Folgen aufdrängen. Über die Erfahrungen, die durchsetzt waren von Tod, würde sich die grell kolorierte, längst wieder von Folter, Brandschatzung und Mord gefüllte Zukunft legen. Immer wieder würde es sein, als sollten alle früheren Hoffnungen zunichte gemacht werden von den später verloren gegangenen Vorsätzen. Und wenn es auch nicht so werden würde, wie wir es erhofft hatten, so änderte dies doch an den Hoffnungen nichts. Die Hoffnungen würden bleiben, die Utopie würde notwendig sein. Auch später würden die Hoffnungen unzählige Male aufflammen, vom überlegenen Feind erstickt und wieder neu erweckt werden. Und der Bereich der Hoffnungen würde größer werden, als er es zu unserer Zeit war. Er würde sich über alle Kontinente erstrecken. Der Drang zum Widerspruch, zur Gegenwehr, würde nicht erlahmen. Wie das Vergangene unabänderlich war, würden die Hoffnungen unabänderlich bleiben. Und sie, die einmal, als wir jung waren, solch glühende Hoffnungen gehegt hatten, würden sich, indem wir diese wieder wach riefen, damit ehren lassen. Eigentlich waren sie stumm gewesen. Im Verschwiegenen hatten ihre Handlungen stattgefunden. Nur im Schlaf konnten sie manchmal aufschreien, um sich, noch nicht wach, die Hand vor den Mund zu legen. Sie, die die Wirklichkeit, in der wir lebten, und damit auch die Gegenwart, aus der heraus ich einmal schreiben würde, verändert und geprägt hatten, waren nicht einmal im Besitz ihrer Namen gewesen. Mit Chiffren, Decknamen hatten sie sich verborgen. Wenn ich beschreiben würde, was mir widerfahren war unter ihnen, würden sie dieses Schattenhafte behalten. Mit dem Schreiben würde ich versuchen, sie mir vertraut zu machen. Doch etwas Unheimliches würden sie behalten. Vor einigen würde ich nie die Furcht loswerden, die sie in mir geweckt hatten, denn sie hätten mich an die Wand stellen können. Mit meinem Schreiben würde ich sie zum Sprechen bringen. Ich würde schreiben, was sie mir nie gesagt hatten. Ich würde sie fragen, wonach ich sie nie gefragt hatte. Ich würde ihnen, den Geheimgängern, ihre wahren Namen zurückgeben. Ich würde mich ihnen nähern, mit meinen späteren Erfahrungen, meinem Wissen um ihr späteres Tun, und wenn ich mich dann noch immer täusche, so stünde dies in Übereinstimmung mit ihrem Wesen, zu dem das Täuschen gehörte. Ich würde ihre geflüsterten, gemurmelten Monologe, ihre bösen Träume erraten. Sie selber würden sich darin vielleicht nicht wiedererkennen, mich aber würde ich erkennen, wie ich einst darauf lauerte, ihnen Zeichen ihres Lebens aus den verwischten Gesichtern ablesen zu können. Und doch würden sie mir, wenn ich ihnen wieder begegnen sollte, fremder sein als zu der Zeit, als uns der Schrecken miteinander verband. Und sie würden mir, wenn ihnen Offenheit möglich wäre, nicht mehr sagen können als das, was ich vom Schweigen her über sie wusste. Die meisten aber würden nicht mehr zu erreichen sein. Viele waren schon tot, als wir noch ungläubig darüber, heil aus dem Verderben herausgekommen zu sein, im Mai 1945 in einen neuen Abschnitt des Lebens traten. Trauer würde mich überkommen, wenn ich ihre gedächte. Tag und Nacht würden sie mich begleiten, und bei jedem Schritt durch diese neue und sich schon wieder mit Raserei aufladende Welt würde ich mich fragen, woher sie die Kraft genommen hatten zu ihrem Mut und zu ihrer Ausdauer. Und die einzige Erklärung würde nur diese bebende, zähe, kühne Hoffnung sein, wie es sie auch weiterhin in allen Kerkern gibt. Iller, der sich Stahlmann genannt hatte, würde grinsen beim Abschied. Unentdeckt war er geblieben in Hagerlund bei der Arbeiterin Meyer Holm. Ehe er mit den Gefährten zurückkehrte in sein Land, würde er es noch einmal darauf ankommen lassen, mit mir durch die Stadt zu streifen, sich ins blaue Wasser des Zentralbads zu werfen, zu frühstücken im Hotel Continental, großzügige Trinkgelder zu verteilen, und das Letzte, was ich von ihm sehen würde, wäre dieses Zwinkern seiner asiatischen Augen. Einige Monate zuvor hatte Rosner, der Eremit der Komintern, Schweden verlassen. Wir hatten ihn gefeiert an der Upplandsgata, in der Küche des Amateurboxers und der Kellnerin, dicht gedrängt saßen wir um den Tisch. Stahlmann, Solveig Hansson, Henke, Lager, Södermann waren dabei, und das Fest galt nicht nur dem geduldigsten, überlegensten Geist des Untergrunds, sondern auch dem Sieg der Konspiration. Die Tränen liefen ihm übers Gesicht, als Pettersson ihn im Kofferraum seines Taxis verstaute und wir ihm seinen Stock noch zuschoben, dass er sich stützen könne auf dem Schiff, das ihn vom Freihafen nach Leningrad brachte. Untergehen würde Hodan. Bei der Teilung der Front zwischen die Lager geraten, zu sehr Sozialist noch und mit der Vergangenheit als Bolschewik behaftet, als Mitglied des Soldatenrats, als Kämpfer in Spanien, hätte er einen Sozialdemokraten, wie er später verlangt wurde, nie abgeben können. Zu tief auch enttäuscht von den sowjetischen Entstellungen der alten Ideale, allzu sehr zermürbt von der Krankheit, deren Ausmaß er niemandem hatte zeigen wollen, wäre ein neuer Anfang für ihn nicht mehr möglich gewesen. Ein paar Jahre noch würde er durchhalten. Mittellos, als Arzt, längst von den schwedischen Behörden gemordet, sich um Handelsvertretungen bemühen, um die Familie zu ernähren, ruhelos wandern, mit dem Musterkoffer, zusammenbrechen unter dessen Gewicht, sich wieder aufraffen, bis zur frühen Morgenstunde am 17. Dezember 1946, als ihn der Erstickungsanfall überkam, als er die Spritze noch einmal füllte, dann aber zurücklegte in den Kasten, in die Knie sank und vornüberfiel und totgefunden wurde in einer Lache von Schweiß. Lange noch würde ich auf ein Wiedersehen mit Bischof warten müssen, und ihr zuhörend würde ich vielleicht in Versuchung kommen, sie mit einer Heiligen zu vergleichen, denn so bescheiden würde sich niemand mehr über seinen zurückgelegten Weg äußern. Sie, die auch Fritz noch verloren hatte, wenige Tage vor Kriegsende, als das Schiff mit ihm und den anderen aus Neuengamme evakuierten Häftlingen in der Lübecker Bucht von englischen Flugzeugen versenkt worden war, würde auf den neu erbauten, lärmenden Straßen zu einer unbemerkten Wanderin werden, die noch lange Zeit den Schmerz über den Verlust von so viel mit sich tragen müsste. Und wenn ich dann Kunde von Heilmann und Koppi erhielte, würde meine Hand auf dem Papier lahm werden. Ich würde mich vor den Fries begeben, auf dem die Söhne und Töchter der Erde sich gegen die Gewalten erhoben, die ihnen immer wieder nehmen wollten, was sie sich erkämpft hatten. Koppis Eltern und meine Eltern würde ich sehen im Geröll. Es würde pfeifen und dröhnen von den Fabriken, Werften und Bergwerken. Tresortüren würden schlagen, Gefängnistüren poltern. Ein immerwährendes Lärmen von eisenbeschlagenen Stiefeln würde um sie sein, ein Knattern von Salven aus Maschinenpistolen. Steine würden durch die Luft fliegen, Feuer und Blut würden aufschießen. Bärtige Gesichter, zerfurchte Gesichter, mit kleinen Lampen über der Stirn, schwarze Gesichter, mit glitzernden Zähnen, gelbliche Gesichter unterm Helm aus geflochtenem Bast, junge Gesichter, fast kindlich noch, würden anstürmen und wieder untertauchen im Dampf. Und blind geworden vom langen Kampf, würden sie, die sich auflehnten nach oben, auch herfallen übereinander, einander würgen und zerstampfen, wie sie oben die schweren Waffen schleppend einander überrollten und zerfleischten. Und Heilmann würde Rimbaud zitieren und Koppi das Manifest sprechen. Und ein Platz im Gemenge würde frei sein, die Löwenpranke würde dort hängen, greifbar für jeden. Und solange sie unten nicht abließen voneinander, würden sie die Pranke des Löwenfells nicht sehen. Und es würde kein Kenntlicher kommen, den leeren Platz zu füllen. Sie müssten selber mächtig werden dieses einzigen Griffs, dieser weit ausholenden und schwingenden Bewegung, mit der sie den furchtbaren Druck, der auf ihnen lastete, endlich hinwegfegen könnten. Ende des Romans »Die Ästhetik des Widerstands«, dritter Band von Peter Weiß.